Landfunk, 0:05 die Verkehrslage mit einem Stau, A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Beckum und Oelde, 6 Kilometer Stau. Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Papier brennt leicht. Aber ein Buch zu verbrennen, das ist gar nicht so einfach. Wenn man nicht aufpasst, ist es nur außen angekohlt und die Seiten sind am Rand ein bisschen versenkt. Erst bei großer Hitze fängt es wirklich Feuer. 232 Grad Celsius. Dann geht es in Flammen auf und verbrennt zu Asche. 232 Grad Celsius oder 451 Grad Fahrenheit. Fahrenheit 451. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Ray Bradbury. Wirst du lange fortbleiben? Wir haben viel Arbeit. Langweilst du dich allein? Wer hört? Hörst du? Wir die Familie beginnen. Ruft. Die Familie? Ich habe heute Premiere. Du hast Premiere? Was wird gebracht? Völlig neue Idee. Gestern kam mein Textbuch. Ich spiele die Hausfrau. Immer wenn ich dran bin, schauen alle von den Wänden auf mich und ich spreche die betreffenden Zeilen. Ich bin ziemlich aufgeregt. Und? Wovon handelt das Stück? Es kommen lauter Bekannte darin vor. Für die bin ich eben die Hausfrau. Wie in einer wirklichen Familie. Schade, dass wir keine vierte Fernsehwand haben. Dann könnte man die ganze Welt hereinholen. Helen, Conny, meine Freundin haben alle schon 4 Wände. Es wird bestimmt schön, wenn wir endlich die 4. Wand bekommen. Weißt du noch, als man uns die 1. Wand lieferte? Tagelang blieben wir im Haus. Du hast es doch nicht etwa vergessen? Dein Hauptmann Beatty vermutete sonst was. Sei vernünftig, Mildred. Wir zahlen noch an den Raten für die 3. Wand. Warum soll ich immer nur vernünftig sein? Wir können das Geld doch bei anderen Dingen einsparen. Mildred, du bestellst sie doch beginnen. Bald? Ja. Hallo, Mildred. Geht es dir gut? Natürlich geht es dir gut. Los, los, beeilt euch. Her mit dem Zeug. Hier. Shakespeare, Swift, Daniel Defoe. Und bringt alles her. Habt ihr auch überall nachgesehen? Da. Das war das Letzte, was zu finden war. Wir müssen mit auf den Haufen Montag. Ein ansehnlicher Berg. Wo bleibt die Kerosinspitze? Ja, Platz da für die Feuerwehr. Darf ich? Wir knobeln. Kommt, zieh dein Holz. Verdammt, Montag, du bist ein Glückspilz. Also los, raus hier. Zurück, Leute. Alles hinter die Absperrung. Na los, macht schon. Feuer, Marsch. Es ist eine Lust, Feuer zu legen. Es ist eine Lust, zu sehen, wie alles schwarz und zu etwas anderem wird. Das Blut pocht in den Schläfen. Die Hände werden die eines Dirigenten, der eine Symphonie des Sengens und Brennens aufführt. Man knipst das Feuerzeug an und ein Haus fliegt auf in einer gierigen Lohe, die sich gelb und rot in den Abendhimmel frisst. Und plötzlich möchte man wie eine Fackel durch die Stadt rennen, dass die Bücher im Funkenwirbel aufsprühen und von einem brandgeschwärzten Wind davongetragen werden. Irgendwohin. Hallo? Bist du nicht die neue Nachbarin? Und Sie sind bestimmt der Feuerwehrmann. Wie sonderbar du das sagst. Ich hätte es sagen können, ohne die Augenlider aufzuschlagen. Wieso? Weil ich nach Kerosin rieche? Das gehört zu meinem Beruf. Es ist ein schöner Beruf. Ich lerne die gesamte Stadt kennen. Seltsam. Ich fürchte mich gar nicht vor Ihnen. Darf ich mit Ihnen zurückgehen? Natürlich. Weshalb solltest du dich auch fürchten? Viele Menschen haben Angst vor der Feuerwehr. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Wir passen auf, dass man in Ruhe leben kann. Wie heißt du? Clarice. Und Sie? Montag. Guy Montag. Lesen Sie jemals welche von den Büchern, die Sie verbrennen? Das ist verboten. Außerdem fehlt mir die Zeit. Mir erzählte einmal jemand, früher hätte die Feuerwehr nicht verbrannt, sondern Brände gelöscht. Stimmt das? Die Häuser waren schon immer feuerfest. Du hast dir einen Bären aufbinden lassen. Sind Sie eigentlich glücklich? Ja, sicher. Gute Nacht, Feuerwehrmann. Millie, ich bin's. Mildred, verdammt nochmal. Die Unfallabteilung, bitte. Montag, 43. Straße. Ja, Schlaftabletten. So zeitig schon auf den Beinen? Wenn ich bloß wüsste, woher dieser Mordshunger kommt. Wahrscheinlich habe ich schlecht geschlafen. Es legt sich eben auf den Magen. Weißt du nicht mehr, was gestern Nacht war? Ich bin mächtig verkatert. Wir hatten Besuch. Ich habe mich doch nicht etwa daneben benommen, oder? Du siehst übrigens auch nicht gerade blendend aus. Du hast gestern ein ganzes Röhrchen Schlaftabletten genommen. Ein ganzes Röhrchen? Weshalb sollte ich das machen? Willst du es nicht einmal ohne versuchen? Ohne Schlaftabletten kann man nicht schlafen. Das weiß doch jedes Kind. Wohin gehst du? Ich muss in die Apotheke. Soll ich dir was mitbringen, Guy? Ich trete aus der Tür. Ich gehe die Platanenallee entlang. Ich steige in die S-Bahn. 6 Stationen. Ich sehe Häuser, Straßen. Ich nehme die Treppen und den Fußgängertunnel. In der Toreinfahrt liegt der mechanische Hund. Liegt da und schläft doch nicht. Ein Haufen Metall. Er ist schneller als ein Windhund. Er ist gefährlicher als ein Kampfhund. Niemand entkommt ihm. Der vollkommene Todesengel. Und er sieht sehr schön aus. Montag, was ist los mit dir? Du läufst herum wie ein Schlafwandler. Oder nimmst du was ein? Du weißt, dass das im Dienst unerwünscht ist. Ich dachte an den Hund. Und an den Mann von neulich. An den, der selbst vor unseren Augen noch seine Bücher verstecken wollte. Was ist aus ihm geworden? Man lieferte ihn in die Irrenanstalt ein. War er denn verrückt? Er meinte, er könne uns und die Regierung hintergehen. Ich habe gerade versucht, mir vorzustellen, wie wir darauf reagiert hätten. Ich meine, wenn die Feuerwehr unsere Häuser und Bücher anzünden würde. Wir haben keine Bücher. War das eigentlich schon immer so? Blake, was sagt die Dienstanweisung? Die Feuerwehr wurde 1790 in Dienst genommen, um verseuchte Bücher in den Kolonien zu verbrennen. Regel? Halt! Die wird uns Montag aufzählen. Erstens leiste dem Alarm sofort Folge, zweitens lege rasch Feuer, drittens verbrenne alles, viertens melde dich sofort zurück, fünftens stehe für den nächsten Alarm bereit. Na also, geht doch. Der Hund hat heute reagiert. Er hat was gegen mich. Der Hund? Der kennt kein Für oder Gegen. Er funktioniert bloß. Er ist doch auf irgendeine Zusammensetzung eingestellt. auf so und so viele Teile Aminosäure, so und so viel Schwefel, so und so viel Butterfett und Alkali. Nicht? Ja, wissen wir alle, und? Die chemische Zusammensetzung eines jeden von uns ist in der Kartei registriert. Es wäre ein leichtes, das Gedächtnis des Hundes auf einen Bruchteil davon einzustellen. Auf eine Spur Aminosäure zum Beispiel. Du hast hier keine Feinde, Montag. Es ist nicht das erste Mal. Was denkt der Hund sich eigentlich, wenn er dort unten auf der Lauer liegt? Sollte er sich selbstständig gemacht haben, dass er sich gegen mich wendet? Ich werde ihn vom technischen Dienst überprüfen lassen. Er ist nichts weiter als ein handwerkliches Meisterstück. Ein Geschoss, das nie sein Ziel verfehlt. Das ist es ja, warum ich ungern sein nächstes Opfer sein möchte. Montag. Hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Die Kraft der Einbildung verkörpert ihm das Unbekannte. Und des Dichters Feder gibt allem Form und leiht dem Nichts aus Luft auf Erden einen Wohnsitz, einen Namen. Schauen Sie, das ist wohl der letzte Löwenzahn dieses Jahr. Den wollte ich Ihnen zeigen. Haben Sie je gehört, dass man ihn unter das Kinn halten muss? Wozu? Wenn er abfärbt, bedeutet das, dass ich verliebt bin. Hat es abgefärbt? Du bist völlig gelb unter dem Kinn. Schön. Warum bist du nicht in der Schule? Schule? Man schüttet Wasser in den Trichter. Unten läuft es wieder raus und dann behauptet man noch, es sei Wein. Wenn der Tag zu Ende ist, dann sind wir so erledigt, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als ins Bett zu gehen oder auf die Straße, um die Leute zu belästigen. Oder mit dem Auto durch die Straßen zu rasen. Du redest, als seist du weiß Gott wie alt. Sie sind übrigens selber sonderbar, Herr Montag. Bisweilen vergesse ich sogar, dass Sie bei der Feuerwehr sind. Der Beruf passt kein bisschen zu Ihnen. Aber ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Feuerwehrmann. Montag! Du kletterst ja so flink die Stange hinauf wie ein Specht auf den Baum. Montag, wie ich sehe, bist du heute hinten hereingekommen. Macht dir der Hund zu schaffen. Montag, hast du sowas schon gehört? Da hat ein Feuerwehrmann den mechanischen Hund absichtlich auf seinen eigenen chemischen Komplex eingestellt und dann losgelassen. Was hältst du von dieser Art Selbstmord? Montag, du hast ja den Helm vergessen. Wo sind die Bücher? Hat man Ihnen das nicht auch gemeldet? Schaut im Dachgeschoss nach. Und Sie, verschwinden Sie von hier. Ich hab Sie. Hier oben, schön alles voll. Nicht mal ein richtiges Versteck. Na, Montag, willst du mir nicht helfen? Gehen Sie vors Haus. Los, los, das Kerosin. Ich bleibe bei meinen Büchern. Hast du die alte Welt geschafft? Im Montag. Sie will nicht gehen. So, fertig. Sie kennen die Gesetze. Das ganze Haus geht gleich in Flammen auf. Wir können Sie nicht hier lassen. So was ist Aufgabe der Polizei. So kommen Sie doch mit. Lass sie. Diese Fanatiker drohen doch immer mit Selbstmord. Ich zähle bis 10. 1, 2. Seid ein Mann, Meister Ridley. 3. Wir werden heute, so Gott will, in England eine Kerze 4. anzünden, wie sie wohl nie mehr auszulöschen ist. Mein Gott, so entfernt sie doch mit Gewalt! 7. Passt auf! Sie hat einen Schreischutz! Los! Weg hier! Der Kriegsausbruch ist nur noch eine Frage von Tagen. Unser Land ist bereit zur Verteidigung. Hallo, Frau Montag. Wer hat angefangen? Der Kaffee ist fertig. Aufstehen. Vielleicht will sie heute nicht mit uns reden. Sie will. Sag mal. Sie will. Erinnerst du dich an dieses Mädchen, von dem ich dir neulich erzählte? Welches Mädchen? Clarice, unsere Nachbarin. Ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Clarice McLaren? Ja, die ganze Familie ist weggezogen. Nun aber raus aus dem Bett. Weggezogen? Ein Todesfall. Irgendjemand wurde von einem Auto überfahren. Überfahren? Bring mir bitte ein Aspirin und Wasser. Und ruf bitte an. Sag ihm, dass ich krank bin. Du warst noch nie krank. Was ist los? Wir haben mein Haus abgebrannt. Hauptmann Beatty war neulich im Fernsehen. Ihr seid richtige Helden. Wir haben eine alte Frau mitsamt ihren Büchern verbrannt. Sie hätte keine Bücher besitzen dürfen. Das weißt du besser als ich. Ich werde Beatty nicht anrufen. Sie ist verbrannt, verstehst du nicht? Ich hasse sie. Clarice hätte bestimmt auch die Bücher retten wollen. Schluss aus. Ich will nichts mehr von diesen Verrückten hören. Hast du je ein niedergebranntes Haus gesehen? Es schwelt noch tagelang. Herrgott, ich wollte den Gedanken, das Feuer löschen. Die ganze Nacht. Du wolltest doch zur Feuerwehr. Du hättest ebenso gut zum Militär gehen können. Mildred, es ist etwas in unserem Haus. Ich weiß selbst nicht, warum ich... Habe es beiseite geschafft und versteckt. Hier. Ein Buch? Bist du... Ich will damit nichts zu tun haben. Schaff es weg. Ich muss es mir ansehen. Es wenigstens einmal durchblättern. Ich habe dich nie um viel gebeten, all die Jahre hindurch nicht. Aber jetzt bitte ich dich inständig. Hilf mir. Bitte, nur dieses eine Mal. Oh, ich weiß, was ich zu tun habe. Millie, ich gebe mir das Buch zurück. Du hast kein Recht, uns zugrunde zu richten, du nicht. Bitte, Mildred. Nur ein oder zwei Tage. Hör zu. Ein Mensch muss bei seinem Tod etwas hinterlassen. Ein Kind oder ein Buch oder ein Bild, ein Haus oder wenigstens eine Mauer, die er gebaut hat, oder ein paar Schuhe, das er geschustert. Irgendetwas, das seine Hand anrührte, sodass die Seele eine Bleibe hat, wenn er stirbt. Hör auf. Das hat doch seinen Sinn, dass die Bücher verboten sind. Das ist doch nicht umsonst so. In der Unfallabteilung findest du all den Mischmasch, den der Notdienst, das dir herausgepumpt hat. Möchtest du nicht das Haus besichtigen? Das vorige Nacht in Flammen aufging. Ich will das alles nicht mehr hören. Steck das Buch in den Ofen. Wer ist das? Da haben wir's. Vor dem Haus steht der Hauptmann. Warte. Mach noch nicht auf. Ich muss das Buch verstecken. Hallo, Montag. Ich dachte mir, ich schaue mal vorbei, frage, wie es dem Kranken geht. Wann bist du wieder auf dem Damm? Morgen? Übermorgen? Vielleicht. Anfang nächste Woche. Ja, so ist es. Jeder Feuerwehrmann macht es früher oder später durch. Was heißt das? Jeder Feuerwehrmann macht das früher oder später durch. Nun, ich vermute, es fing an um die Zeit des sogenannten Sezessionskriegs. Aber richtig ins Rollen kam die Sache wohl erst, als die Fotografie aufkam. Dann der Film zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das Radio, das Fernsehen, als die Dinge einen Zug ins Massenhafte bekamen. Damit wurde alles einfacher. Einst hatten die Bücher nur zu wenigen gesprochen, die da und dort und überall verstreut waren. Sie konnten es sich leisten, voneinander abzuweichen. Die Welt war geräumig. Aber dann begann es von Augen und Ohren und Ellbogen nur so zu wimmeln. Und die Bücher? Die Bevölkerung verdoppelte. Sie verdrei- und vervierfachte sich. Film und Rundfunk, Zeitschriften und Bücher mussten sich nach dem niedrigsten gemeinsamen Nenner richten. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich glaube, ja. Stell dir das vor. Der Mensch des 19. Jahrhunderts mit seinen Pferden, Hunden, Fuhrwerken... Im Zeitlupentempo. Dann, im 20. Jahrhundert, wird die Zeit gerafft. Bücher werden gekürzt, Abriss, Überblick, Zusammenfassung. Das Beste in Bildern. Politik, eine Spalte, zwei Sätze, eine Schlagzeile. Und dann mittendrin ist plötzlich nichts mehr da. Weniger Schule, der Lernzwang wird gelockert, keine Philosophie mehr, keine Geschichte, keine Sprachen. Der muttersprachliche Unterricht vernachlässigt. Schließlich fast ganz aufgehoben. Das Leben drängt. Die Berufsarbeit geht vor. Und Vergnügung nachher ist kein Mangel. Wozu etwas lernen, wenn es genügt, auf den Knopf zu drücken, Schalter zu betätigen, Schrauben anzuziehen? Der Reißverschluss ersetzt die Knöpfe. Und dem Menschen fehlt wieder ein Stück Zeit, um nachzudenken, während er sich ankleidet in der Morgenfrühe, einer nachdenklichen Stunde und somit einer trübseligen. Manchmal, da ist es, als würden einem die Gedanken einfach nicht gehorchen. Sie spielen völlig verrückt. Das Leben wird zu einem Rüpelspiel, Montag. Alles Krach, Bums, Juche. Immer mehr sportliche Großveranstaltungen, immer mehr Bildergeschichten, immer mehr Kurzfassungen von Romanen, immer mehr Filme. Und der Geist nimmt immer weniger auf? Nein, nein, das Ganze kam nicht von oben. Es fing nicht mit Verordnungen und Zensuren, nein. Technik, Massenkultur und der Minderheitendruck brachten das Gottlob von ganz allein fertig. Dem verdanken wir es, wenn unser Dauerglück heute ungetrübt bleibt. Wenn wir Bildergeschichten lesen dürfen, Lebensbeichten und Fachzeitschriften. Aber keine Bücher. Bücher sind überflüssig. Mit Büchern will keiner mehr etwas zu tun haben. Bücher werden auf einen Haufen geschüttet und angezündet. Natürlich. Das Unvertraute flößt immer Grauen ein. Ja. Es ist die Unruhe. Es ist diese furchtbare Unruhe. Wir müssen alle gleich sein. Nicht frei und gleich geboren, sondern gleich gemacht. Jeder ein Abklatsch des anderen. Dann sind alle glücklich. Ja, weil es da nichts Überraschendes mehr gibt. Nichts, vor dem man den Kopf einziehen müsste. Nichts, was einen Maßstab abgäbe und einen fordern und quälen könnte. Also, ein Buch im Haus nebenan ist wie ein scharf geladenes Gewehr. Man vernichte es. Man entlade die Waffe. Wer weiß, wen sich der Belesene als Zielscheibe aussuchen könnte. Mich vielleicht? Ich danke. Und die Feuerwehr. Die Feuerwehr wurde sozusagen zum Hüter unserer Seelenruhe. Ja, Montag. Sie wurde zum Sammelbecken unserer begreiflichen und berechtigten Angst vor Minderwertigkeitsgefühlen, zur amtlichen Zensur, zur richtenden und ausführenden Gewalt in einem. Das bist du, Montag, und das bin ich. Das Feuer. Wir sind das Feuer. Und das Feuer ist hell. Hell. Und sauber. Sag selber, was ist unser aller Lebensziel? Die Menschen wollen doch glücklich sein, nicht wahr? Oder hast du je etwas anderes gehört? Und sorgen wir nicht ständig für Unterhaltung und Betrieb? Dazu sind wir doch da, zum Vergnügen. Und du wirst zugeben, dass daran in unserer Kulturwelt kein Mangel herrscht. Das ist wohl wahr. Farbige nehmen Anstoß an kleinen Sambo. Man verbrenne es. Den Weißen ist Onkel Toms Hütte ein Dorn im Auge. Man verbrenne es. Seelenfrieden, Montag. Gemütsruhe. Nur kein Ärgernis. Man verbrennt am besten alle Bücher, Montag. Man verbrenne alles. Nebenan hat ein Mädchen gewohnt. Jetzt ist es weg. Gestorben, glaube ich. Dergleichen lässt sich leider nicht vermeiden. Sie hieß Clarice? Clarice McClellan. Wir haben alle Unterlagen über die Familie. Stand unter scharfer Beobachtung. Ich weiß kaum noch, wie sie aussah. Aber sie war anders. Wie konnte es das geben? Das Mädchen? Ein Zeitzünder. Es wollte nicht wissen, wie etwas gemacht wird, sondern warum. Es kann ungemütlich werden. Tja, Montag, das ist es. Frag ständig warum und du bist am Ende todunglücklich. Am Ende ist es gut für das arme Mädchen, dass es tot ist. Ja. Tot. Zum Glück gibt es dergleichen ausgefallene Dinger nicht oft. Wir wissen, wie man das im Keim erstickt. Man beschäftige die Leute mit Wettbewerben. Wer am meisten Schlagertexte kennt oder Hauptstädte aufzählen kann und so weiter, es hilft. Meistens. Jedenfalls wäre es geradezu ein Verbrechen, den Leuten so glitschiges Zeug wie Philosophie oder Soziologie zu vermitteln, um Zusammenhänge herzustellen. Denn wo führt das hin? Höchstens zu seelischem Elend. Du willst gehen? Der Vortrag ist zu Ende. Hoffentlich habe ich mich verständlich gemacht. Vergiss vor allem nicht, Montag, wir sind die Glückshüter, du und ich und die anderen. Wir sind auf dich angewiesen. Danke. Es ist nett, dass du das sagst. Manchmal glaube ich, du bist dir gar nicht bewusst, wie wichtig du bist. Wie wichtig wir sind, um das Glück der heutigen Welt zu wahren. Und noch etwas. Mindestens einmal sticht jeden Feuerwehrmann der Hafer. Was steht eigentlich in den Büchern drin, fragt er sich. Ach, wer dieser Versuchung nachgeben könnte, wie? Nun, Montag, lass es dir gesagt sein, auch ich musste zu meiner Zeit ein paar dieser Schmöker lesen, um zu wissen, woran ich war. Ach ja? Und? Kein Und. Es steht nichts drin. Nichts, was man annehmen oder weitergeben könnte. Sie handelt von Leuten, die es nie gab, von bloßen Hirngespinsten. Und die Fachliteratur ist noch ärger. Da steht ein Wissenschaftler den anderen ein Esel und jeder sucht den anderen niederzuschreien. Alle rennen sie durcheinander, löschen die Sterne aus und verdunkeln die Sonne. Man weiß nachher weder aus noch ein. Dann kann man sich das Lesen weiß Gott sparen. Woher sollte man die Bücher auch haben? Ob es eigentlich schon mal vorgekommen ist, dass ein Feuerwehrmann zufällig ganz unwillkürlich ein Buch in die Tasche gesteckt und mit nach Hause genommen hat? Ab und an passiert so etwas vielleicht. Ein begreifliches Versehen, bloße Neugier. Das nehmen wir nicht allzu tragisch. Wir lassen dem Mann das Buch für 24 Stunden. Hat er es bis dahin nicht verbrannt, kommen wir einfach und verbrennen es an seiner Stelle. Natürlich. Nun, Montag, übernimmst du heute einen späteren Dienst? Sehen wir dich vielleicht heute Abend? Ich weiß nicht. So? Schade. Ich trete dann später an, vielleicht. Wir würden dich entschieden vermissen, Montag. Gute Besserung. Siehst du, sie machen sich schon Sorgen um dich. Schaff das Buch aus dem Haus. Wenn ich heute nicht zum Dienst gehe, ist es nur noch ein Schritt, morgen auch wegzubleiben und überhaupt nie mehr zur Feuerwache zu gehen. Aber heute Abend gehst du doch zum Dienst. Ja? Wer ist da? Montag. Was wünschen Sie? Lassen Sie mich ein. Woher kennen Sie mich? Mein Gott. Erinnern Sie sich denn gar nicht mehr an mich? Wir haben uns im Stadtpark kennengelernt. Sie waren doch früher Ordinarius für englische Literatur, bevor Sie auf die Straße gesetzt wurden. Sie haben mir doch erzählt, wie die letzte philosophische Fakultät mangels Zuspruchs geschlossen wurde. Wissen Sie nicht mehr... Treten Sie ein. Schau an, ein Haus ohne Fernsehwände. Mir genügt dieser alte Fernseher. Was wollen Sie wirklich? Ich hätte gerne eine Auskunft. Wie viele Exemplare der Bibel existieren noch im ganzen Land? Wollen Sie mir eine Falle stellen? Wie viele Exemplare von Shakespeares Werken gibt es noch? Wie viele von Plato? Kein einziges. Sie wissen es so gut wie ich. Und was ist das hier? Gehen Sie. Ich habe es entwendet. Wenn das stimmt. Sie haben Mut. Nein. Meine Frau begeht einmal die Woche einen Selbstmordversuch. Eine Freundin von mir ist bereits tot. Jemand, mit dem ich mich hätte verstehen können, wurde verbrannt. Es ist keine 24 Stunden her. Darf ich? Sie zittern ja. Was hat man im Fernsehen daraus gemacht? Christus ist zum Werbesprecher verkommen. Mit meiner Frau kann ich nicht reden. Sie hört den Fernsehwänden zu. Aber ich brauche einen Zuhörer. Wenn ich lange genug rede, kommt vielleicht Sinn hinein. Wissen Sie, dass Bücher nach Muskat und anderen Gewürzen riechen? Montag. Wollen Sie mir nicht sagen, warum Sie ausgerechnet zu mir? Wir haben alles, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Trotzdem sind wir es nicht. Das Einzige, wovon ich weiß, dass es uns abhanden kam, das sind die Bücher, die ich in den letzten 10 Jahren verbrannt habe. Wir könnten uns eine Druckerpresse besorgen und weitere Bücher herstellen. Noch ein Wort und ich muss die Polizei rufen. Die Leute haben von sich aus aufgehört zu lesen. Gehen Sie nach Hause und ins Bett. Hören Sie die Bomber? Warum wollen Sie Ihre letzten Stunden im Käfig damit zubringen, sich einzureden, kein Eichhörnchen zu sein? Ihnen liegt also nichts daran? Mir liegt zu viel daran, dass mir ganz elend wird. Nein. Zünde die erste Seite an. Nein. Die zweite. Nein. Jede wird zu einem schwarzen Schmetterling. Schön, wie? Zünde die dritte Seite an der zweiten an. Nein. Und so fort, Kapitel um Kapitel. All das abgeschmackte Zeug, all die falschen Verheißungen, all die angelesenen Meinungen und abgedroschenen Weisheiten. Was tun Sie denn, Sikinskopf? Hören Sie auf damit. Ich bin von der Feuerwehr. Ich könnte es verbrennen. Was verlangen Sie von mir? Ich wollte mir das Buch einprägen, alles, Seite für Seite. Aber es ist im Handumdrehen wieder vergessen. Herrgott, ich brauche doch etwas, um dem Hauptmann zu widerstehen. Er ist belesen. Er wird mich mit seinen Worten zwingen, erneut Feuer zu legen. Wer nicht aufbaut, muss niederbrennen. Das ist eine alte Geschichte, alt wie die Menschheit. Dann denken Sie auch einmal über diejenigen nach, die trotz Ihres Wissens zu allem schweigen. Sie haben recht. Ich bin ein Feigling. Und obwohl ich seit Jahren auf einen solchen Augenblick gewartet habe, hätte ich sie beinahe so gehen lassen. Stecken Sie sich diese Funkmuschel ins Ohr. Wie verstehen Sie mich? Ausgezeichnet. Das sind 2 Kurzwellensender mit Empfängern. Damit kann ich Sie begleiten, wenn Sie wieder zur Feuerwache gehen. Wir werden uns diesem Betty gemeinsam stellen. Vielleicht ist er sogar einer der unseren. Wer weiß. Vielen Dank, Professor. Ich bin jetzt die ganze Nacht bei Ihnen. Wissen Sie was? Ich werde Ihnen auf dem Nachhauseweg ein wenig vorlesen. Ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen, Montag. Auch ich habe Ihnen zu danken. Ja. Ja. Es wird auch etwas geschehen. Warum stehen wir denn hier rum und reden? Richtig. Handeln müssen wir. Ich platze fast vor Wut. Schluss damit. Guy? Was soll das? Wir unterhalten uns. Wann glaubt ihr, bricht er aus? Der Krieg. Warum sind eure Männer heute nicht da? Ach, die kommen und gehen, bald hier, bald dort. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen deshalb. Pitt ist gestern einberufen worden. Wird wieder mal ein kleiner Blitzkrieg sein. Ich habe noch keinen gekannt, der im Krieg umgekommen wäre. Solche, die sich aus dem Fenster gestürzt haben. Wie Glorious Mann letzte Woche, schon. Aber im Krieg gefallen? Nie. Pitt und ich, wir sagen immer bloß keine Tränen. Wir sind beide zum dritten Male verheiratet und führen unser eigenes Leben. Wie geht es eigentlich Ihren Kindern, Frau Phelps? Sie wissen ganz genau, dass ich keine habe. Wäre ja noch schöner. Ich besitze zwei. Natürlich haben Sie nichts für mich übrig und ich erwidere Ihre Gefühle. Hätte ich Ihnen keine eigenen Fernsehwände gekauft, wären Sie nicht im geringsten zu ertragen, nicht wahr, Millie? Wir wollen lieber über Politik reden. Millie. Mir auch recht. Bei der nächsten Wahl stimme ich für Winston Noble. Oh. Er wird einer der hübschesten Präsidenten aller Zeiten werden. Bestimmt wählen ihn alle. Ich verstehe gar nicht, wie man diesen Wicht als Gegenkandidaten aufstellen konnte. Dick war der und tat reinweg nichts, um vorteilhafter auszuschauen. Und plapperte nur unverständliches Zeug. Verdammt nochmal, wie redet ihr von ihnen? Was wisst ihr überhaupt über sie? Sie waren doch auf der Wand. Der Dicke pulte sich immerzu an der Nase. Es macht mich richtig wild. Sagen Sie selbst, sollen wir einem solchen Menschen unsere Stimme geben? Wisst ihr, was das ist? Mein Gott, ein Buch. Ich denke, die Berufsausbildung erfolgt ausschließlich über Lehrfilm. Montag, was haben Sie vor? Sie werden alles verderben. Das ist ein Gedichtband. Ich gehe nach Hause. Bleiben Sie sitzen und hören Sie zu. Ich mag keine Gedichte. Kennen Sie eigentlich welche? Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm. Niemand bespricht unseren Staub. Niemand. Gelobt seist du, niemand. Dir zulieb wollen wir blühen, dir entgegen. Ein Nichts waren wir, sind wir, werden wir bleiben, blühend. Die Nichts, die Niemand-Rose. Montag, Sie sind verrückt. Sagen Sie, es sei ein Witz. Ich hab's ja gewusst. Gedichte und Tränen, Gedichte und Selbstmord und Weinkrämpfe und Elend. Warum müssen die Menschen einander quälen, Herr Montag? Es gehört sich nicht. Es ist verboten. Wisst ihr, einmal im Jahr darf jeder Feuerwehrmann einige Bücher nach Hause entleihen, um den Angehörigen zu zeigen, wie dumm es macht, wie toll. Guy wollte uns heute damit überraschen. Manchmal ist er eben ein wenig komisch. Ich gehe jetzt. Verschwinden Sie nur. Gehen Sie nach Hause und denken Sie an Ihren ersten Mann, der sich scheiden ließ. Und an den zweiten, der in einem Rennwagen verunglückte. Und an den dritten, den vielleicht bald eine Kugel trifft. Gehen Sie und denken Sie an das Dutzend Abtreibungen, das Sie gehabt haben. Hauen Sie doch endlich ab. Montag, Montag, Sie sind ein Tor. Kinder, hier kommt ein wunderlich Wesen, in allen Sprachen Narr geheißen. Gib mir das Buch, Montag. Und hoffentlich bleibst du bei uns, nachdem du ausgefiebert bist. Wer halb gebildet ist der größte Narr. Mir fehlt nichts. Die Krise ist also überwunden. Das verlorene Schaf kehrt heim zur Herde. Willkommen, Montag. Mir fehlt wirklich nichts. Montag, ich bitte Sie, halten Sie an sich. Er versucht nur Schlamm aufzuwühlen. An die Arbeit. Black, du hältst die Stellung. Ich mache das mit Montag allein. Stimmt was nicht, Montag? Wir halten ja von meinem Haus. Richtig. Freund Montag wollte zur Sonne emporfliegen und nun, weil er sich die Schwingen verbrannt hat, wundert er sich. Habe ich dich nicht deutlich genug gewarnt? Montag, was geht bei Ihnen vor? Montag! Die Haustür ging auf. Mildred kam die Stufen heruntergelaufen, einen Koffer krampfhaft in der Hand, während ein Taxi hielt. Knickebeinig lief sie an mir vorüber, das Gesicht mit Puder bestäubt, der Mund verblichen, ohne aufgelegtes Lippenrot. Sie schob den Koffer in das wartende Taxi und stieg ein, ohne mich auch nur noch einmal anzusehen. Ich will, dass du diese Arbeit ganz allein erledigst. Nicht mit Kerosin und Streichhölzern, sondern stückchenweise mit dem Flammenwerfer. Eine Therapie für Feuerwehrmänner. Montag, können Sie fliehen, Montag? Nein. Willst du noch den Helden spielen? Tu es lieber nicht. Oder wartest du noch auf mehr Zuschauer? Nein, ich bin bereit. Gut. Wenn du fertig bist, bist du verhaftet. Feuer! Hat Mildred die Anzeige erstattet? Ja, aber ihre Freundinnen waren schneller. Sieh dir deine Haus an. Waren das die Bücher wert? Hast du damit die Welt verändert? Oh, du verdammter Trottel. Mutter, mein Gott, versuchen Sie zu fliehen. Ach nein. Was haben wir denn da? Ist ja eine ganz ausgefallene Ohrmuschel. Steckt also doch mehr dahinter, als ich bisher dachte. Ich fürchte, wir werden deinem Freund bald einen Besuch abstatten müssen. Nein, das werdet ihr nicht. Wir wiederholen folgende Polizeimeldung. Fahndung nach einem Flüchtling. Name Montag. Beruf Feuerwehrmann. Er hat Mord und Verbrechen gegen den Staat begangen. Letzte Meldung. Es ist zur Kriegserklärung gekommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben heute wieder einmal Gelegenheit, die Ergreifung eines Verbrechers live mitzuerleben. Vor wenigen Minuten tötete der Feuerwehrmann Montag seinen Vorgesetzten, Hauptmann Bitti. Kurz zuvor war Montag des Besitzes verbotener Bücher überführt worden. In wenigen Sekunden schalten wir um zu unserem Kamerateam. Bitti fand die Hörkapsel. Und er wollte sie aufspüren. Sie taten, was sie tun mussten, Montag. Er war mein Freund und stand unbewaffnet vor mir. Und ich habe den Flammenwerfer auf ihn gerichtet. Feuerwehrhauptmann Bitti ermordet hat. Es war gefährlich, Montag. Soeben nahm der mechanische Zyniker, der um seine Schwäche wusste. Sie wissen, dass der Krieg ausgebrochen ist. Nein. Seltsam. Mit einem Mal scheint er so fern. Ich wollte Ihnen nur auf Wiedersehen sagen, Faber. Auf Wiedersehen, so Gott will. Montag, jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Mir bleibt keine Zeit mehr. Hören Sie mir genau zu. Sie müssen zum Fluss. Überqueren Sie ihn dort, wo früher die Brücke war. Auf der anderen Seite finden Sie ein riesiges verlassenes Industriegebiet. Dahin durchführt eine Eisenbahnlinie gleichfalls stillgelegt. Den Eisenbahnschienen folgen Sie, lassen sich von nichts aufhalten. Vielleicht sind die Schienen noch verschwunden. Dann müssen Sie sich auf Ihr Glück verlassen. Und Sie? Irgendwann werde ich Ihnen nachkommen. Nehmen Sie diese Funkmuschel. Die Radiomeldungen werden Ihnen auf Ihrer Flucht vielleicht helfen. Danke. Laufen Sie, Montag. Laufen Sie. Polizeimeldung. Die gesamte Bevölkerung im Gebiet nahe des Flusses möge sich folgendermaßen verhalten. Jeder Mann in jedem Haus, in jeder Straße, öffne eine Haus- oder Hintertür oder schaue zum Fenster hinaus. Der Flüchtige kann nicht entkommen, wenn ein jeder in der nächsten Minute Ausschau hält. 7. Es wird bis 10 gezählt. 8. 1. 9. 10. Du kannst ruhig herkommen. Komm. Komm her. Du bist hier willkommen. Setz dich. Willst du Kaffee? Danke. Vielen Dank. Schon gut. Montag. Ich heiße Granger. Woher kennt ihr meinen Namen? Wir haben die ganze Hetzjagd mit angesehen. Hier, dieser alte Kofferfernseher. Eigentlich konntest du nur durch den Fluss kommen. Wir haben das Feuer angemacht. Als der Hubschrauber wieder Richtung Grove Park abdrehte, war klar, dass sie deine Spur verloren hatten. Trotzdem, die Verfolgung ging weiter. Das Schauspiel hatte noch keinen Schluss. Schließlich haben sie sich einen anderen gesucht. Es ist Abend, ein Mann machte einen Spaziergang. Verdutzt blieb er stehen, eine Zigarette in der Hand. Er starrte auf den Hund, ohne zu wissen, was er wollte. Als die Sirenen heulten, hob er den Kopf und sah zum Himmel. Wahrscheinlich hat er bis zum Schluss nicht gewusst, was eigentlich los war. Sie haben deinen Namen gelöscht, Montag. Du bist frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Wer seid ihr? Dies hier ist Fred Clement, früher Inhaber eines Lehrstuhls für Literaturgeschichte an der Harvard University. Bevor ein Technikum für Atomphysik daraus wurde. Und Dr. Simmons, ein ortegaiger Seeforscher. Professor West hat allerhand geleistet auf dem Gebiet der Ethik, einem inzwischen ausgestorbenen Fach. Und was mich betrifft... Granger hat die Finger im Handschuh geschrieben. Ein Buch über das richtige Verhältnis zwischen Einzelmensch und Gesellschaft. Und ich? Ich bin Montag. Feuerwehrmann Montag. Ich habe Bücher auf einen Haufen geschüttet und in Brand gesetzt. Wir haben alle Fehler gemacht. Ich zum Beispiel... Und ich habe daneben gestanden und gewartet, bis das Feuer wieder in sich zusammensank. Bis sie nichts mehr weiter waren als Asche. Die helle, weißliche Asche von verbranntem Papier. Wir erinnern uns, Montag. Möchtest du bei Gelegenheit einmal Platons Staat lesen? Ja. Ich bin Platons Staat. Möchtest du Carol lesen? Er liest im Wunderland. Clement kennt das Buch auswendig. Simmons ist Hegel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Darf ich weiter vorstellen? Friedrich Nietzsche, Jonathan Swift und dort haben wir Albert Schweitzer. Der menschenfreundlichste Philosoph, den es je gab. Da wären wir also Montag Aristophanes, Gandhi, Darwin, Schopenhauer, Einstein, Shakespeare. Nebenbei sind wir auch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das kann doch nicht sein. Ist es aber. Auch wir sind Bücherverbrenner. Wir haben die Bücher gelesen und sie dann verbrannt. Man hätte sie finden können. Jetzt haben wir sie im Kopf. Man kann uns nichts tun. Wir erregen kein Ärgernis. Wir wiegeln niemanden auf. Wir ziehen die alten Gleise entlang, nächtigen in den Bergen und die Städter lassen wir in Frieden. Gelegentlich werden wir angehalten und durchsucht. Aber man kann nichts finden. Nach außen hin ein Landstreicher, inwendig eine Bibliothek. Wenn wir sterben, würde unser Wissen mit uns verschwinden. Aber wir geben es an unsere Kinder weiter, mündlich. Und dann mögen sie es weitertragen und bewahren. Hier, hinter ihrer Stirn. Bis eines Tages. Und wir sind viele. Wir sind Tausende. Im Moment müssen wir nur warten. Wir warten, bis der Krieg über die Stadt hereinbricht und ebenso schnell wieder aus ist. Nicht besonders schön, was? Aber was sollen wir machen? Wenn der Krieg vorbei ist, können wir der Welt vielleicht von Nutzen sein. Kommt, lasst uns ein Stück weiter flussabwärts ziehen. Für alle Fälle. Komm, Montag. Das kleine Lagerfeuer war schnell ausgetreten. Wir gingen am Wasser entlang. Auf der anderen Seite begann der Himmel schon hell zu werden. Die Flugzeuge kamen zuerst. Dann schlugen die Sirenen an. Die Detonationen folgten dicht aufeinander, 3-4 Sekunden lang. Und einen Augenblick lang waren das nicht mehr die Bomben in der Luft. Die Stadt war es. Sie schwebte über der Erde, neu erbaut und unkenntlich. Mit einer Türe, wo ein Fenster hätte sein sollen, einem Dach anstelle des Bodens, an der Vorderseite, wo die Rückseite hingehörte. Irgendwo dort drüben waren Millie, Faber, Clarice. Nein, Clarice war schon tot. Ich dachte an Millies Hände, aber ich sah nicht, dass sie etwas taten. Sie hingen einfach herab. Oder sie lagen in ihrem Schoß. Oder sie hielten eine Zigarette. Das war alles. Montag. Montag, was ist? Seid ein Mann, Meister Ridley. Wir werden heute, so Gott will, in England eine Kerze anzünden, wie sie wohl nie mehr auszulöschen ist. Sieh nicht hin, Montag. Es war eine alte Frau, die das gesagt hat. John Latimer hat das gesagt, und zwar zu einem Mann namens Nicholas Ridley, als sie am 16. Oktober 1554 in Oxford bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, wegen Ketzerei. Ich hätte ihr helfen müssen, aber ich habe ihr nicht geholfen. Der Wind weht den Staub herüber. Passt auf. Ich hätte ihr helfen müssen, weil ich der Einzige war, der ihr hätte helfen können. Aber ich habe nur dagestanden und sie angesehen. Sie hatte eine Streichholzschachtel in der Hand. Ja, dafür sind wir gut. Zu nichts. Zu gar nichts. Vielleicht wird das, was wir mit uns herumschleppen, ja eines schönen Tages jemandem etwas Nütze sein. Vielleicht. Doch auch damals, als wir die Bücher noch zur Hand hatten, was haben wir denn angefangen mit dem, was wir darin fanden? Wir haben die Toten beleidigt. Wir haben all den Bedauernswerten, die vor uns gestorben waren, ins Grab gespuckt. Ach, Granger. Sie werden uns entgegenkommen, einzelne, verstreute, einsame Menschen. Sie werden auf uns zugehen und uns fragen, was wir eigentlich tun. Und dann können wir sagen, wir erinnern uns. Schön, nicht? Denn vielleicht werden wir uns ja am Ende damit durchsetzen. Vielleicht wird sich der Mensch ja eines Tages an so vieles erinnern, dass er den größten Bagger aller Zeiten baut und das größte Grab aller Zeiten aushebt und den Krieg hineinbefördert und das Ganze zuschüttet. Aber jetzt? Jetzt? Komm, Montag, lass uns essen. Und dann gehen wir. Und? Wohin? Flussabwärts. Fahrenheit 451. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Ray Bradbury. Bearbeitung: Steffen Birnbaum, Christian Hussel, Wolfgang Zander. Dramaturgie: Katrin Wenzel. Es spielten Guy Montag, Heinrich Giskes, Hauptmann Beatty, Vadim Glowna, Mildred, Susanne Barth, Professor Faber, Rolf Hoppe, Clarice, Conny Wolter, Black, Hilmar Eichhorn, Granger, Frido Solter, Dr. Simmons, Wolfgang Winkler, Professor West, Gerd Gütschow. In weiteren Rollen Marilou Pohlmann, Ute Löck, Bettina Riebeseel, Ramona Liebnow, Wolfgang Schmidt und Roland Friedl. Schnitt Holger Klimchen, Ton Evelyn Rühlemann, Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Holger Rink. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1994. Im Krimi der nächsten Woche müssen sich Kripo und BKA zusammenraufen, um einen Diamantenschmugglerring zu sprengen, der von Antwerpen aus über Paris und London bis Moskau operiert. Das Schwierigste scheint dabei nicht einmal zu sein, den dreisten Gaunern die Stirn zu bieten, sondern die Kommunikation zwischen den Kriminalbehörden. Da gerät eine Aktion, die mit diplomatischem Fingerspitzengefühl eingefädelt wurde und eigentlich höchst diskret durchgeführt werden sollte, dann auch prompt zur polternden Slapstick-Nummer. Ambassador von Dirk Schmidt hören Sie am 12. September wie immer um 0.